SWR 2 Wissen. Ihren Ehemann hat sie betrogen und verlassen. Als Vagabundin streifte sie durch England, wurde als Ketzerin verfolgt. Auf ihrer Pilgerfahrt nach Jerusalem wird sie von ihren Reisegefährten verstoßen, denn ihre mystischen Exaltationen schienen unerträglich. Sie wird von Schreikrämpfen heimgesucht, spielt die Passion Jesu theatralisch nach. Wer war Marjorie Campy, der wir den ersten Reisebericht in englischer Sprache verdanken? War sie eine exzentrische Abenteurerin oder doch eine Frau, deren Mystik ernst zu nehmen ist? Marjorie, meine Geliebte, warum lachst du? Warum schreist du? Warum weinst du? Weil ich dich liebe, weil ich mit dir leide, weil ich mit dir weine. Du bist es. Du bist meine Tochter. Du bist meine Mutter. Du bist meine Schwester. Du bist meine Verlobte und du bist meine Frau. Wenn du weinst, weil ich leide, dann bist du meine Mutter, die Mitleid hat mit ihrem Kind. Wenn du weinst für Sünder und Feinde, dann bist du wie meine Schwester. Wenn du aber dich sehnst nach dem Segen des Himmels, dann bist du meine Verlobte und meine geliebte Frau. Wer ist diese Frau? Was treibt sie hier? Hier in der geheiligten Kirche? Das ist Marjorie Campy, Sir. Kennt sie jemand? Sie kommt aus Bishop's Lynn. Hat dort schon die Leute verrückt gemacht. Hält sich nicht an die guten Sitten. Schaut nur, wie sie taumelt. Hört nur, wie sie kreischt. Schafft sie raus. Scheiterhaufen! Marjorie Campy wurde nicht verbrannt, obwohl ihr der Scheiterhaufen mehrmals drohte, im England zu Beginn des 14. Jahrhunderts. Jenem England, das politisch korrupt, wirtschaftlich bankrott, religiös bigott und menschlich grausam war. Und dennoch blühte in dieser Zeit eine tiefe Sehnsucht nach Frieden und Lebenserfüllung. Sie äußerte sich als religiöse Sehnsucht in oftmals befremdlichen Formen. Marjorie Campy ist eine der befremdlichsten Gestalten jener Epoche. Ihre Lachorgien, ihre Tränenströme, ihre Schreikrämpfe und ihre Ekstasen sind selbst in ihrer Zeit einmalig. In der Geschichte der Mystik wird sie gerne verschwiegen. Einige Wohlmeinende rechnen sie immerhin zu den kleinen Mystikerinnen. Ihre letzte Biografin bezeichnet sie jedoch nur als exzentrische Lady. Wer war diese Frau, die schon zu ihrer Zeit umstritten war? Eine exzentrische Hysterikerin oder doch eine ernstzunehmende Mystikerin, deren Anliegen niemals verstanden wurde, damals so wenig wie heute. Fest steht, dass sie des Lesens und Schreibens unkundig ihre Memoiren diktiert hat. Die erste Biografie in England, die nicht in Latein, sondern in der englischen Volkssprache geschrieben wurde. Oh! Marjorie wurde wohl 1373 in Bishop's Lynn geboren, einer reichen Handelsstadt in Ostengland. Sie stammt aus einer wohlhabenden Bürgerfamilie. Ihr Vater erhielt hohe Verwaltungsämter im Stadtrat und war sogar mehrere Male Bürgermeister. Mit 20 Jahren, also um 1393, heiratet sie den freien Bürger John Kempe, wird auch gleich schwanger. Es wurde eine schwierige Geburt und auch nach der Entbindung sollte sie nicht glücklich werden. Schon während meiner Schwangerschaft hatte ich große Qualen zu leiden und war so verzweifelt, dass ich nicht mehr leben mochte. Außerdem wurde ich von Ängsten geplagt, ich sei verdammt. Da ließ ich einen Beichtvater kommen, doch der bedrohte mich mit Strafen, sodass ich ihm nicht alles zu sagen wagte. So ließ er mich zurück in meinen Ängsten. Wir wissen nicht genau, was Marjorie tatsächlich geplagt hat. Vielleicht erlitt sie das, was wir heute eine Schwangerschaftsdepression nennen. Frömmer ist sie darüber nicht geworden, ganz im Gegenteil. Und alle Teufel schrien auf mich ein, zu vergessen meinen christlichen Glauben und alle Tugenden zu verachten und zu verschmähen meinen Vater, meine Mutter und alle meine Freunde. Und so machte ich es. Ich verleumdete meinen Ehemann, meine Freunde und auch mich selbst. Ich kratzte meinen Körper mit den Fingernägeln auf. Andererseits lief ich hoffärtig und eitel herum. Ich trug einen wundervollen Kopfschmuck mit Kordeln und Spangen aus Gold. Meine Mäntel waren hochgeschlitzt und mit leuchtender Seide unterlegt. Ich dünkelte auch. Meinem Ehemann sagte ich, dass ich aus einer besseren Familie komme als er. Marjorie war also keineswegs ein sympathischer Charakter. Wir brauchen John Kempe, um seine Gemahlin nicht zu beneiden. Auch mit der ehelichen Treue hielt sie es nicht so genau. Mit meinem Ehemann zu schlafen hatte ich keine Lust. Da begegnete mir ein Mann, zu dem ich in Leidenschaft verfiel. Ich ging zu ihm, auf dass er seine Lust hätte. Als ich bei ihm lag, machte er alles Mögliche, aber er berührte mich nicht. So lagen wir nebeneinander. Am nächsten Morgen aber trennten wir uns. Meinem Mann lag ich danach etwas wohlwollender bei. Marjorie war offenbar eine sehr labile Persönlichkeit, unzuverlässig, unberechenbar und sprunghaft. So kommt sie auf die Idee, sich als selbstständige Unternehmerin zu versuchen. Sie steigt ins Bierbrauergeschäft ein, doch eines Nachts laufen alle Fässer aus. Dann sehen wir sie eine Kornmühle betreiben, doch auch damit hat sie kein Glück. Die Pferde wollen sich nicht ums Mühlrad drehen. Entsprechend unentschieden und widersprüchlich gestaltet sich auch ihr religiöses Leben. In einer Nacht, als ich mit meinem Ehemann im Bett lag, hörte ich Töne einer Melodie, so süß und angenehm, dass ich dachte, im Paradies zu sein. Diese Melodie war so süß, dass sie alles übertraf, was in dieser Welt jemals gehört wurde. Daher kam es, dass ich in übermäßige Tränen ausbrach und Schauungen hatte, wenn ich später irgendeine Heiterkeit oder Melodie hörte. Dann konnte ich nicht widerstehen, darüber zu sprechen, in endlosen Worten. Da ist also alles beisammen. Ihre Tränen, ihre Ekstasen, aber auch ihr Redezwang, der anderen schlicht und einfach auf die Nerven gehen sollte. Doch zunächst nervt sie vor allem ihren Ehemann. Ich möchte zwar nicht, dass du meinen Körper verschmähst, aber die Liebe meines Herzens und meine Leidenschaft ist abgezogen von aller irdischen Kreatur und ruht allein in Gott. So sprach ich zu meinem Ehemann. Der aber wollte seinen Willen haben. Ich aber weinte, weil ich nicht keusch leben konnte. Wieder müssen wir ihren Ehemann wohl bedauern, doch schließlich setzt sie ihren Willen durch. Der ständigen Verweigerung Marjories wegen ist John Kempe vorübergehend impotent. Man verspricht sich also eheliche Enthaltsamkeit. Aber so ernst scheinen es beide nicht genommen zu haben, denn immerhin bringt Marjorie 14 Kinder zur Welt. Oh. Schlimm war, dass Marjories weltlicher Lebenswandel und auch ihre religiösen Eskapaden nicht auf die häuslichen vier Wände beschränkt blieben. So fingen die Leute an zu munkeln, man hielt sie für eine Heuchlerin und beschuldigte sie der religiösen Überheblichkeit. Und Marjorie? Keine Spur, dass sie etwa zur mystischen Ruhe gekommen wäre, wie so viele andere Mystikerinnen vor ihr. Im Gegenteil, eine Art mystische Unruhe treibt sie von zu Hause fort. Um 1413 wird die unruhige Marjorie als Pilgerin gesichtet. Wir kamen zunächst nach York und gingen dann weiter in verschiedene andere Städte. Dann kamen wir nach Bridlington und endlich nach Canterbury. Hier weinte ich unter Mönchen, Priestern und Weltleuten, Nachmittag um Nachmittag. So stark, dass es mein Gatte nicht mehr aushalten konnte. Er stahl sich davon. Ein alter Mönch wurde zu mir geschickt. Man führte mich in ein Kloster und schloss mich ein. Der Mönch sagte zu mir: Entweder hast du den Heiligen Geist oder den Teufel in dir. Da erzählte ich ihnen eine Geschichte. Es war einmal ein sündiger Mann, der bezahlte Leute, auf dass sie ihn schmähten und beschimpften seiner Sünden wegen. Wie er, so stehe auch ich unter euch und werde wie er verachtet. Ich lache aber wie er, würdig eurer Schmähung. Dann verließ ich das Kloster, die Leute hinter mir her. Sie schrien: Du sollst brennen. Hier ist eine Wagenladung Dornen für dich bereit und eine Tonne, dich darin zu verbrennen. Da kamen zwei Leute, die fragten, ob ich eine Ketzerin sei, was ich verneinte. Da brachten sie mich in das Gasthaus, wo mein Mann auf mich wartete. Wir sehen, Marjorie war es nicht genug, sich ihren mystischen Verzückungen hinzugeben. Sie legt sich mit den Leuten und mit den Autoritäten an. Ja, ihre Rede in Canterbury war eine Provokation. Ängstlich ist sie nicht gewesen, im Unterschied zu ihrem Mann, der sich davongemacht hatte. Was in Canterbury passierte, geschah auch in anderen Städten. Das Volk rottete sich gegen sie zusammen. Man nannte sie sogar eine Lollardin. Kein schlimmerer Vorwurf als dieser. Lollarden galten als Aufrührer gegen die weltliche und kirchliche Ordnung. Wurde man ihrer habhaft, drohte ihnen unweigerlich der Scheiterhaufen. Merkwürdig tolerant allerdings waren die oberen Ränge der Kirchenhierarchie, etwa der Bischof von Lincoln, der Erzbischof von Canterbury, die Franziskanermönche. Sie ließen sich von ihrer Radikalität und ihrer unzweifelhaften Beredsamkeit offensichtlich beeindrucken. Sie sucht auch eine berühmte und angesehene Einsiedlerin auf, Juliana von Norwich. Diese Frau war das genaue Gegenteil von Marjorie, ernst, verschlossen, zu innerer Ruhe gelangt. Ihre Visionen hatte sie schriftlich niedergelegt und dabei die Entdeckung gemacht, dass man sich Gott eher als Mutter denn als Vater vorstellen müsse. Marjorie berichtet. Die Einsiedlerin hörte von der wunderbaren Güte unseres Herrn und dankte Gott mit ihrem ganzen Herzen für meinen Besuch. Sie riet mir, Gott gehorsam zu sein und alles zu erfüllen, was immer er in meine Seele legen möge. Wenn Gott eine Seele besuche, mit Tränen der Reue, Tränen der Demut und Tränen des Mitleids, dann sei der Heilige Geist in ihr. Jetzt gab es für Marjorie kein Halten mehr. Sie macht sich auf zum Bischof von Lincoln und erhält eine Audienz, sie eine einfache Frau aus dem Volke. Marjorie war ihm allerdings nicht ganz geheuer, deshalb verweist er sie weiter an den Erzbischof in Canterbury. Von dem erhält sie die Erlaubnis zur Pilgerfahrt ins Heilige Land. Schlimmer als in England, so mag sie gedacht haben, konnte es auch bei einer Pilgerfahrt nicht kommen. Ihr Ehemann war anderer Meinung, er ließ Marjorie allein auf ihre gefährliche Reise ziehen. In Bishop's Lynn bezahlte ich unter der Kanzel alle Schulden, die ich hatte. Dann zog ich nach Norwich und verabschiedete mich von meinen Freunden. In Yarmouth nahm ich das Schiff. Es ging über See, bis wir im niederländischen Zürichsee an Land kamen. Dort überfiel mich die Güte Gottes mit reichem Tränenfluss der Buße und des Mitleids mit den Leiden unseres Herrn Jesus. Ich fastete hart. Das missfiel meinen Reisegefährten sehr, auch dass ich unablässig weinte und unentwegt redete über die Liebe und Güte unseres Herrn, ob ich nun zu Tisch saß oder mich an einem anderen Ort befand. Sie sagten mir, dass sie es ebenso wenig aushalten könnten wie mein Ehemann, der in England geblieben war. Einer meiner Mitpilger sagte zu mir, ich möge mich zum Teufel scheren. So kamen wir voll Wut und Erbitterung nach Konstanz am Bodensee. Dort hat man mir mein Kleid unterhalb der Knie abgeschnitten, sodass ich aussah wie eine Verrückte, wie eine Närrin. In Konstanz wurde ich dann aus der Pilgergruppe ausgeschlossen. Konstanz im Jahre 1413. Hier tagte das große Kirchenkonzil, einberufen von Kaiser Sigismund. Ein welthistorisches Ereignis. Denn hier gelang es, die Spaltung der Kirche zu überwinden. Jene Spaltung, in welcher sich drei Päpste gegenseitig befehdeten. Doch dafür hat sich Marjorie überhaupt nicht interessiert. Marjorie geht ihren nicht so frommen Gefährten auf die Nerven. Sie muss allein weiterziehen. Ein gefährliches Unterfangen für eine Frau. Sie schließt sich einem alten Pilger an, einem William Weaver aus Devonshire, der aber gleich sagt, er könne sie nicht beschützen. Marjorie hat das nicht weiter gestört. Man überschritt den Reschenpass und kam nach Bozen. Für die Schönheiten dieser Landschaft hatte Marjorie kein Auge. In Bozen trifft sie wieder auf ihre alte Pilgergruppe. Man nimmt sie wieder auf, aber befiehlt ihr Stillschweigen. In Bologna hat man sie dann wieder ausgeschlossen. Sie sprach, wie früher schon, unablässig über die Evangelien und über die Geheimnisse des Glaubens. Nur unter Mühen gelangt sie schließlich nach Venedig, wo sie 13 Wochen rastet. Venedig. Hier lebten die reichsten Handelsherren Europas. Hier blühte schon die Renaissance in Palästen und Kirchen, in Malerei und Musik. Toleranz wurde unter den Gebildeten großgeschrieben. Und hier ging man freundlich um mit Marjorie. Man hat sie vielleicht belächelt, aber nicht verfolgt. Vielleicht erschien sie als mystische Hinterwäldlerin irgendwoher aus dem hohen Norden. Marjorie hat von den Schönheiten Venedigs nichts mitbekommen. Kein einziges Wort fällt über die Pracht dieser Stadt. Sie hält sich an die Nonnenorden, wo sie freundlich aufgenommen wird. Die Nonnen waren wohl verblüfft über Marjories inbrünstige Andacht und ihre vielen Tränen. Als reiche Venezianerinnen blieben sie aber gelassen. Dann die Schiffsüberfahrt ins Heilige Land. Wir erfahren wenig darüber, doch wir wissen aus anderen Reiseberichten, wie solch eine Reise aussah. Man bezog eine Kabine ohne Bullaugen. War ungeschützt vor Schnarchen, Fluchen, Reden und Trampeln der Matrosen, hörte das Scharren der Tiere. Hitze und Gestank waren unbeschreiblich. Ratten, Läuse, Flöhe, Maden, schlechte Luft, Seekrankheit taten ein Übriges. Ganz kluge ließen sich vor Antritt der Fahrt schriftlich versichern, dass es regelmäßige Mahlzeiten gab und vor allem zum Verzehr geeignete. Und Marjorie unter solchen Bedingungen? Sie scheint sich daran nicht gestört zu haben. Anders ihre Mitpassagiere, die zu allem Ungemach auch noch Marjories Exzesse zu erdulden hatten. Die Wut auf sie war grenzenlos, denn es gab keine Chance, ihren endlosen Predigten zu entkommen. Dann im Hochsommer 1414 die Ankunft in Jaffa, dem Hafen Jerusalems. Die Pilger wurden in kleinen Booten an Land gerudert, in eine Liste eingetragen und mit einem Ausweis versehen. Auf Eseln ritten sie ins etwa 70 Kilometer entfernte Jerusalem. Die Eselsführer mussten mit einem ordentlichen Trinkgeld entlohnt werden, obwohl die Gebühren schon vorher bezahlt worden waren. Den Schutz der Pilger übernahmen sarazenische Begleittruppen. Das war notwendig, weil die einheimischen Muslime den Pilgern nicht immer freundlich gesinnt und Diebstähle an der Tagesordnung waren. Aufpassen mussten sie bei muslimischen Friedhöfen, die nicht überquert werden durften. Verboten war den Pilgern auch, die muslimischen Frauen auch nur anzuschauen. Die Sarazenen forderten von den Pilgern ein ernstes und gesittetes Benehmen. Überrascht müssen sie gewesen sein, als Marjorie der Silhouette Jerusalems ansichtig wird. Und als ich Jerusalem sah, reitend auf einem Esel, dankte ich Gott mit ganzem Herzen. Vor lauter Freude stürzte ich von meinem Esel, da ich die Süßigkeit und Gnade nicht ertragen konnte, die Gott in meine Seele einschrieb. Zum Glück gab es zwei deutsche Pilger, die mich auffingen, mir starke Gewürze in den Mund legten, damit ich wieder zu mir kam. Für Marjorie gab es jetzt kein Halten mehr. Unbeschreiblich ist, wie sie sich gebärdete, als sie die heiligen Stätten besucht. An jedem heiligen Ort fällt sie nieder, bricht in übermäßige Tränen aus. Magisch angezogen wird sie von dunklen Löchern, in denen Märtyrer begraben liegen. Es hilft nichts, dass bestellte Reiseleiter des Templerordens immer wieder zu Ordnung mahnen. Es geht zum Ölberg, zum Garten Gethsemane, wo Jesus gefangen genommen wurde, weiter zum Brunnen, in welchem Maria die Kleider des Jesuskindes gewaschen haben soll, dann zum Grab Marias, wo Marjorie 2 Messen lang entrückt auf den Knien liegt. Dann geht es weiter zum Ort der Bergpredigt, zum Haus des Hohenpriesters Kaiphas und sogar an die Stelle, wo sich Judas, der Verräter Jesu, erhängt haben soll. Jede Station, an welcher Christus gelitten hat, berührt sie mit ihren Knien. Und auf dem Kalvarienberg schließlich, dort, wo Jesus gekreuzigt worden ist, kommt es wohl zum eindrucksvollsten Ausbruch ihrer Ekstase. Und als wir kamen zum Kalvarienberg, fiel ich nieder, sodass ich weder stehen noch knien konnte. Ich wälzte hin und her meinen Körper, bekämpfte ihn. Ich breitete meine Arme aus und schrie mit lauter Stimme, als ob mein Herz brechen sollte. Denn in meiner Seele sah ich wahrhaftig und auf ganz körperliche Weise unseren Herrn, den Gekreuzigten. Mein Mitleiden war so groß, dass ich meinen Körper drehte und wandte und nicht mehr aufhören konnte mit Schreien und Brüllen. Und die Leute wunderten sich sehr. Aus der weinenden Marjorie ist eine schreiende Marjorie geworden. Sie hat also dort, wo Jesus gelitten hat, ihren emotionalen Ausbrüchen am intensivsten Ausdruck gegeben. Und Jesus, der ihr in der Vision erscheint, ist nicht eine ferne, verklärte Gestalt, sondern der real Gekreuzigte, dessen Blut sie aus den Wunden rinnen sieht. So weit waren andere Mystiker niemals gegangen. Sie selbst hat ihre Ausbrüche gerechtfertigt. Wir können jeden Tag Männer wie Frauen sehen, die sich ganz unsäglicher Trauer hingeben. Einige wegen des Verlustes weltlicher Güter, einige aus Liebe, weinend und schreiend. Oder nehmt eine Frau, die ihren Geliebten verloren hat. Wie weint und schreit sie? Doch Marjories Bericht ist nicht nur die Kundgabe von Schmerz und Trauer, dokumentiert nicht nur den Mut, tiefste Empfindungen auch spektakulär auszudrücken. Ihre Konvulsionen, die Schläge, die sie sich selbst beibringt, die merkwürdigen Wendungen und Verrenkungen ihres Körpers, das alles weist darauf hin, dass sie sich die Leiden Jesu theatralisch erspielt. Ihre tiefsten Empfindungen drückt sie nicht in Worten aus, sondern in der körperlichen Nachstellung des Passionsgeschehens. Und immer wieder Schreikrämpfe. Zuerst hatte ich die Schreie in Jerusalem, doch sie kamen immer wieder, in Rom etwa, auf der Rückreise, aber auch als ich wieder in England war. Zunächst geschah es einmal im Monat, dann einmal in der Woche, dann täglich, manchmal 14-mal pro Tag, dann nur 7-mal, so wie Gott mich heimsuchte. Manchmal in der Kirche, manchmal auf der Straße, manchmal im Zimmer und manchmal auf dem Felde. Auf der Rückreise wird sie in Venedig einmal mehr aus ihrer Pilgergruppe ausgeschlossen. In Rom wird sie ihrer Schreiorgien wegen für besessen erklärt. Ihre mystischen Ergüsse werden weiterhin bestaunt, verspottet oder verfolgt bis an ihr Lebensende. Sancte Maria. Marjorie hat noch einige Pilgerreisen unternommen, nach Santiago de Compostela und nach Deutschland, wo sie in Danzig und in Aachen gesichtet wurde. Dann verlieren sich ihre Spuren im Dunkel der Geschichte. Uns aber bleibt die Herausforderung, dieses abenteuerliche Leben zu verstehen. In ihrem Bericht offenbart sich eine Frau, die ihr Persönlichstes preisgab, ohne theologische Schnörkel und vor allem ohne dogmatische Langeweile. Keine langatmige Theologie hatte sie zu bieten, sondern die Aussprache individueller Erfahrungen. Ihr Bericht setzte damals grelle Akzente. Ihr Leben hatte etwas Aufregendes, ihre exzentrischen Tränen und Schreiorgien etwas Sensationelles und erst recht ihre Reiseberichte. Die Kunde von fremden Ländern befriedigte bei Lesern und Zuhörern sicher das Bedürfnis nach Abenteuer. Der tränenreichen Marjorie kommt nicht von ungefähr das Verdienst zu, nicht nur die erste Selbstbiografie in englischer Sprache geschrieben zu haben, sondern auch den ersten Reisebericht. Doch was bedeutet Marjorie für die Geschichte der mystischen Frauen des Mittelalters? Haben ihre Erfahrungen wirklich mystische Qualität? Oder war sie doch nur eine Hysterikerin, deren religiöses Empfinden wohl spektakulär war, aber eben doch exzentrisch? Uns scheint Marjorie Kempe eine letzte Form der Mystik zu repräsentieren. Sie baut keinen Visionskosmos auf wie einst Hildegard von Bingen. Sie gewinnt auch nicht die Tiefe mystischer Innenerfahrung wie andere Mystikerinnen. Ihr mystisches Leben und Erleben reduziert sich auf ganz vitale Grundfunktionen. Auf Weinen, Lachen, Schreien, theatralische Imitationen. Doch das heißt auch, dass Marjorie in herausragender Weise eine Mystikerin der Leiblichkeit gewesen ist. Ihr mystisches Ausdrucksmedium waren nicht gelehrte und wohlgesetzte Worte, sondern körperliche Reaktionen. Weinen, Lachen, Schreien, das körperliche Nachspielen der Leiden Jesu, das alles sind Ausdrucksweisen einer mystischen Leibbetroffenheit, die wir in der Männermystik niemals antreffen. Was blieb einer Frau wie Marjorie auch anderes übrig? Reden durfte sie nicht, diskutieren und disputieren war ihr verboten. So blieb als Ausdrucksmedium allein die Sprache ihres Körpers. In diesem Sinne sind ihre Tränen, ihr Lachen, ihre Schreie auch mystische Rebellionsgesten gegen eine männergeleitete Umwelt. Sie hörten ein Feature von Rolf Bayer über Marjorie Kempe.